Freitagabend in Deutschland. Ein junger Mann hat sich, genau wie 21.387 andere Spieler an diesem Abend, in das Computerspiel EVE Online eingeloggt und reist in den virtuellen Weltraum dieser Spielewelt. Der EVE-Neuling fliegt mit seinem kleinen Raumgleiter durch das Utuni-System, eins der 7.500 Sonnensysteme, die in der Welt von EVE Online existieren. Er durchsucht die Asteroidenfelder in der Nähe des fünften Planeten dieses Systems nach dem Mineral Skordit und schmilzt dieses mithilfe seines Bergbaulasers aus den Felsbrocken. Nervös hat der Pilot sein Radar im Blick, immer auf der Hut vor Piraten, echten Menschen sowie vom Spiel generierten, die ihm Schiff und Ladung abnehmen möchten. The asteroid is depleted. Sobald sein Laderaum voll ist, setzt er schnellstens Kurs auf das Jita-System, dem größten Handelsknotenpunkt der Region, nur 3 Raumsprünge entfernt. Das Weltraumabenteuerspiel EVE Online ist der spielgewordene Traum vieler Science-Fiction-Fans. Mit dem eigenen Raumschiff durch Asteroidengürtel fliegen und nach Rohstoffen suchen, Wurmlöcher auskundschaften, interstellaren Handel betreiben, mit Lichtgeschwindigkeit durch Sonnensysteme rasen und natürlich in großen Raumschlachten kämpfen, mit Laserkanonen und allem, was sonst noch dazugehört. Aber jenseits dieser Weltraumträumereien hat sich EVE in den mittlerweile über 13 Jahren seiner Existenz auch zu einem der anerkanntermaßen spannendsten und bizarrsten Online-Experimente entwickelt. Denn zusammen mit EVE tauchen für Computerspiele ungewöhnliche Themen auf. Historiographie, Wirtschaftswissenschaften, museale Konservierung, menschliche Molekularbiologie und religionswissenschaftliche Fragen. EVE Online. Ein Spiel zwischen den Welten. Eine Sendung von Tobias Nowak. Etwa 500.000 Menschen in aller Welt sind Abonnenten von EVE, zahlen also eine monatliche Gebühr, um in dieser Welt mitspielen zu dürfen. Zwar sind sie oft allein unterwegs, sind aber fast immer Teil einer größeren organisierten Spielergruppe, sogenannten Corporations oder sogar Allianzen mit manchmal Zehntausenden Mitgliedern. Diese Gruppen können eigene Ecken des Spielweltraums erobern, für sich beanspruchen, dortige Rohstoffe ausbeuten und den Zugang für Mitglieder anderer Organisationen sperren. The war rages on as fights are taking place along the entirety of the borders of the Decline region, stronghold of the Imperium. Der Krieg tobe weiter, nachdem in der Decline-Region, dem Bollwerk des Imperiums, Kämpfe ausgebrochen seien, hieß es vor einigen Monaten im Internet-Nachrichtenkanal The Scope, der sich ausschließlich den Ereignissen in der Spielwelt von EVE Online widmet. Das Imperium ist solch eine Spielerallianz, die in den vergangenen Jahren weite Teile dieser Spielwelt kontrollierte. Die Spieler gestalten diese Welt. Das ist möglich durch 2 Eigenschaften, die für Computerspiele ziemlich einzigartig sind. Erstens sind alle Vorgänge in EVE persistent, das heißt, dass alle Änderungen innerhalb der Spielwelt beständig sind. Eine zerstörte Raumstation zum Beispiel bleibt zerstört, bis Spieler sie wieder aufgebaut haben. Auch politische Verbindungen sind dauerhaft und spielergesteuert. Zweitens wird EVE über nur einen Server gespielt, im Gegensatz zu den meisten anderen Multiplayer-Spielen. Die Welt des erfolgreichen Fantasy-Rollenspiels World of Warcraft beispielsweise existiert in tausendfacher Kopie auf 1000 Servern, was bedeutet, dass sich nur diejenigen Spieler begegnen können, die auf demselben Server eingeloggt sind. In EVE Online aber befinden sich immer alle Spieler in einer Spielwelt auf einem Server. Und indem die Spieler ihre Spielwelt stetig verändern, entwickelt sich Geschichte. Autopilot engaged. Die Spielwelt von EVE Online gibt es seit 2003, seit den frühen Tagen der Multiplayer-Spiele. In den vergangenen 13 Jahren haben sich Aussehen, zentrale Spielmechaniken, aber auch die Gesellschaft innerhalb von EVE immer weiterentwickelt. Und dabei zeigte sich, dass das Besondere an EVE nicht das Herumfliegen in Raumschiffen ist, sondern das Metaspiel, nämlich die Machtpolitik der großen, oft streng organisierten Corporations und Allianzen. The Imperium is clearly consolidating their forces in their military staging system of Serenin and has moved most assets out of the less defensible outer regions. Allianzen sind oft über Monate und Jahre in Auseinandersetzungen verwickelt und haben jeweils ein eigenes Narrativ ihrer Vergangenheit im Spiel entwickelt. Aber im April 2016 veröffentlichte der Journalist Andrew Groen das Buch Empires of EVE: A History of the Great Wars of EVE Online. Die Imperien von EVE, die Geschichte der großen Kriege in EVE Online. Mutmaßlich das erste Geschichtsbuch überhaupt über die Historie in einem Computerspiel. In diesem Spiel haben sich Regierungen entwickelt, die von Zehntausenden echten Menschen unterstützt werden, die deren ideologische Vision teilen und die für ihre Anführer und Diktatoren zu kämpfen bereit sind. Diese Vorgänge sind bisher einzigartig in der Geschichte der Menschheit und müssen dokumentiert werden. Inhaltlich ähnelt die in Empires of Eve beschriebene Geschichte am ehesten der der europäischen Völkerwanderung, allerdings mit Raumschiffen. Stammesverbände ziehen durch einen Sternenhaufen, erobern sich neue Lebensräume, integrieren die vorigen Bewohner oder vertreiben diese. Wirtschaftliche Not, Kriegslust und Abenteurertum sind die Motive, Propaganda, Raumschlachten und Belagerungen sind die Mittel. Die Politik wird geprägt von Zweckbündnissen und mehrjährigen Allianzen, Spionage und Gegenspionage, Verrat und Betrug, Wirtschaftsblockaden und Produktionsorganisation. Your security status has been lowered. Groen beschreibt in seinem Buch packend inzwischen historische Ereignisse. Im Jahr 2006 dominierte die russische Red Alliance den Süden der Spielwelt von EVE Online. Nach den großen Kriegen der Jahre 2004 und 2005 war die Red Alliance die letzte verbliebene Großmacht in diesem Sektor. Aber die besiegten kleineren Corporations schlossen sich im Geheimen zu einer Koalition zusammen, um zurückzuerobern, was sie als ihre Heimat ansahen. Ihre gemeinsame Flotte war eine der größten, die bis dahin jemals in EVE Online operiert hatte. Hunderte Raumschiffe drangen in das Territorium der Red Alliance vor und drängten die russischen Spieler zurück. Nach einer vernichtenden Niederlage organisierten sich 70 der geschlagenen russischen Spieler neu und trotzten den weit überlegenen Gegnern über Monate hinweg mit Guerillataktiken. Dann kam es zur Entscheidungsschlacht. Am 25. Mai 2006 erreichten 400 Koalitionsschiffe das Sonnensystem SeaTac J6MT mit dem Ziel, den hier versammelten Rest der Red Alliance zu vernichten. Aber die russischen Piloten waren vorbereitet. Als sich der virtuelle Pulverrauch nach vielen Stunden lichtete, war die Koalitionsflotte fast aufgerieben, die russische Verteidigung jedoch nach wie vor intakt. Red Alliance hatte sich in einem Gefecht gegen eine mehr als fünffache Übermacht gehalten. Über die nächsten Tage wehrten sie eine Reihe weiterer Angriffe ab. Dann trat der Konflikt in seine nächste Phase ein. Für den Geschichtsbuchautor Andrew Groen sind all diese Vorgänge echt, obwohl sie in einem virtuellen Raum stattfinden. What makes a virtual space real is the ability to transport human emotions into this space. Was einen virtuellen Raum echt macht, ist das Vermögen, menschliche Emotionen zu transportieren. Und genau das macht EVE Online besonders. Es ist eine virtuelle Welt voller Stolz, Rache, Freundschaft und Liebe. All diese tiefen menschlichen Empfindungen werden berührt. There are all of these deep human emotions involved in this. Groens These, dass auch ein virtueller Raum ein realer, ein echter Raum sein kann, bietet Stoff für viele Diskussionen. Welchen Einfluss können virtuelle Vorgänge auf Identität haben? Wie sind die Online- und Offline-Selbstbilder von Menschen miteinander verschränkt, die sich viel in solchen virtuellen Welten bewegen? Benötigen intensive persönliche Beziehungen ein körperliches Gegenüber oder können diese auch aufgrund von Stimme und Verhalten entstehen? Wächst in einer solchen virtuellen Welt eine eigene Kultur oder ist es nur eine Nische? Autopilot engaged. Das EVE-Geschichtsbuch ist auch eine Dokumentation der realen Geschichte unserer Tage, denn schon heute verbringen die meisten von uns viel Zeit in virtuellen Räumen, von Games bis Facebook. Und EVE Online ist ein Labor, in dem man komplexe Ausformungen menschlicher Interaktion in solchen virtuellen Räumen betrachten kann. To me, it's quite clear that the trajectory that we're on is to continue spending more time inside virtual spaces. Klar. Wir werden immer mehr Zeit im virtuellen Raum verbringen. Und in 50 oder 100 Jahren werden die Leute wissen wollen, wie es war, als die Menschheit ihre ersten Schritte in virtuelle Realitäten machte. Humans took that sort of first step into virtual realities. In Jita entlädt unser Pilot seine Ladung Skordit und bietet sie am örtlichen Markt zum Kauf an. Es dauert nicht lange, bis eine Spielerin aus England die angebotenen Mineralien aufkauft. Sie besitzt eine Raffinerie und verdient sich ihren Spielunterhalt, indem sie günstig Rohstoffe erwirbt und sie zu deutlich teureren Materialien aufarbeitet. Diese kann sie mit zum Teil erheblicher Gewinnmarge weiterverkaufen. Andrew Groens historiografische Gedanken zu EVE Online führen fast zwingend zu der Frage, Wenn ein Geschichtsbuch die Geschehnisse dieser Welt dokumentiert, sollte man dann nicht auch ihre Substanz für spätere Generationen bewahren? Und wie könnte das aussehen? Kann man ein Online-Computerspiel einrahmen und an die Wand hängen? Connecting. Through design, technology has always been part of the museum mission. We have been collecting interaction design for quite a few years. Im YouTube-Kanal von CCP, der isländischen Firma, die EVE Online betreibt, findet man auch Unerwartetes. Zum Beispiel einen Vortrag von Paola Antonelli. Sie ist Chefkuratorin für angewandtes Design am Museum für moderne Kunst in New York, dem weltberühmten MoMA. And indeed, EVE Online is part of the Museum of Modern Art Collection. 2012 nahm das Museum erstmals eine Reihe von 14 Computerspielen in seine Sammlung auf. Neben Urzeitklassikern wie Tetris oder Pac-Man wurden auch einige zeitgenössische Spiele ausgewählt, unter ihnen EVE Online. MoMA-Kurator Paul Galloway. Die Kriterien, auf die wir uns bei Computerspielen konzentrieren, sind, welchen Einfluss sie auf das Verhalten der Spielenden haben, ihre Ästhetik, wie sie mit zwei- oder dreidimensionalem Raum umgehen und wie sie Zeit erlebbar machten. Und all diese Aspekte verkörpert EVE Online sehr kraftvoll. Die Schwierigkeit ist natürlich, ein ausgewiesen soziales Spiel museal zu bewahren, denn Tetris oder Pac-Man lassen sich jederzeit von einer einzelnen Person erleben, solange die Technologie noch vorhanden ist, den Programmcode abzuspielen. Aber EVE Online hebt sich durch seine zwischenmenschlichen Interaktionen von den meisten anderen Spielen ab. Wie bildet man ein eigenes, komplexes, politisches und wirtschaftliches System museal ab? Mit Anführern sozialer Organisation, Börsen, Bankern, Bergbauunternehmern, Industriellen, Logistikern, Flotten und Kommandeuren. Wenn man über die Konservierung des EVE-Universums spricht, meint man eigentlich die Konservierung einer ganzen Kultur oder Zivilisation. Und das ist ein Problem, mit dem wir global ringen. Wie bewahrt man ganze Kulturen? Darauf gibt es keine klare Antwort. Das Spiel können wir zwar als Code in unseren Archiven aufbewahren, aber es ist ein leeres Universum. Es hat die Infrastruktur und alles, was das Spiel ausmacht, aber es ist niemand dort. Um den Museumsbesuchern trotzdem einen Eindruck von der lebendigen Welt von EVE Online zu verschaffen, kooperierte das MoMA eng mit CCP. Die isländische Firma steht in einem ungewöhnlich engen Kontakt mit der Spielergemeinde. Es gibt sogar einen Rat, der sich aus gewählten Repräsentanten der Spieler zusammensetzt und eng in alle Änderungen, Updates und Weiterentwicklungen eingebunden wird. Mit Hilfe von CCP und vieler Spieler, die Videomaterial einsandten, entstand ein etwa 10-minütiger Film für das MoMA. Alle Zahlen, wie viele Schiffe, wie viele Gefechte, ökonomische Aktivitäten, all das, was innerhalb von 24 Stunden im EVE-Universum passiert. So bekommen Museumsbesucher eine Ahnung von der enormen Komplexität dieser Welt und den vielen Verhaltensweisen und Aktivitäten darin. Außerdem, und das möchte man in einem Museum ja auch sehen, sieht es toll aus, findet Paul Galloway. Es ist ein unfassbar schönes Spiel, selbst wenn man nur im Weltraum herumfliegt und sich umschaut. Es ist, als ob man da oben im Weltraum im Hubble-Weltraumteleskop sitzt und Nebel und Galaxien betrachtet. Und das wirklich tolle Design der Raumschiffe, die ästhetische Erfahrung, sowohl in statischer als auch in bewegter Form, ist rundum wunderschön. Approaching Stargate. Ein deutscher Spieler kauft der englischen Spielindustriellen die raffinierten Materialien ab. Er ist Spekulant und hat seine Ohren überall. Seit Wochen laufen Verhandlungen zweier großer Spielerallianzen um einige umstrittene, ressourcenreiche Sonnensysteme. Der aufmerksame Spekulant registriert, dass sie sich nicht gut entwickeln. Die Spannungen drohen sich in einem offenen Krieg zu entladen. Wenn er ausbrechen sollte, werden in den Raumschlachten der kommenden Wochen Tausende von Raumschiffen zerstört werden. Um die Lücken in ihren Kampfflotten zu stopfen, müssen die Allianzen neue Schiffe bauen. Dafür benötigen sie Unmengen von Material. Die Preise werden rasant steigen. Der Spekulant erwartet spektakuläre Gewinne. Meanwhile, Sisters of EVE has launched a crowdsourced analysis of collected drifter data. entitled Project Discovery, and rallied under the banner of Citizen Science Begins With You. They hope to unlock the new Drifter tech so that they may be made public and shared with all. Im März 2016 berichtete der EVE-Nachrichtenkanal The Scope von der Einführung eines neuen Minigames, ein Spiel im Spiel, namens Project Discovery. Darin können Spieler kleine Puzzles lösen, in denen es gilt, mikroskopische Fotos bestimmten Kategorien zuzuordnen, um bei der Erforschung von Technologien der Drifter zu helfen, einer bösartigen, vom Spiel gesteuerten Alienrasse. Und tatsächlich arbeitet man mit an einem Forschungsprojekt, allerdings nicht gegen die virtuellen Drifter, sondern zum Wohle der Menschheit, ganz real. Diesen Zusammenhang kann am besten ein ungarischer IT-Fachmann erklären, der in der Schweiz eine Firma gegründet hat, die mit den isländischen Spielentwicklern für ein schwedisches Forschungsprojekt zusammenarbeitet. Project Discovery. Was ist das? Well, shortly put, scientific crowdsourcing. Kurz gesagt, wissenschaftliches Crowdsourcing. Wenn ich zur Lösung eines Forschungsproblems den menschlichen Blick benötige, aber nicht genug Personal habe, wende ich mich an die Öffentlichkeit und bitte um Hilfe. Attila Stanzner ist ungarischer IT-Entwickler sowie Gründer und Geschäftsführer der Schweizer Firma MMOS, Massive Multiplayer Online Science. Er hatte die Idee, das Konzept der sogenannten Citizen Science, also von Menschen, die ehrenamtlich forschen, mit der Welt der Computerspiele zu verbinden, um die langfristige Begeisterung der Gamer auch für Forschungszwecke zu nutzen. Für ein erstes Projekt konnte er Professor Dr. Emma Lundberg gewinnen. Die Molekularbiologin arbeitet am Royal Institute of Technology in Stockholm an der Erstellung des Human Protein Atlas, einer Weiterführung des Human-Genom-Projekts. Im menschlichen Proteinatlas sollen irgendwann alle unsere Proteine zu finden sein, wo sie sich im Körper und in Zellen befinden und wo sie wirken. Denn bisher wissen Mediziner darüber fast nichts. Diese räumliche Information ist grundlegend, um Proteinfunktionen zu verstehen, was wiederum unser eigentliches Ziel ist. Und wenn wir die Proteinfunktionen verstehen, können wir Proteinfehlfunktionen erforschen, also meist Krankheiten. Umfassendes Wissen über Proteine ist also Grundlage für neue medikamentöse Therapien. Dieses Wissen erarbeiten sich Emma Lundberg und ihre Kolleginnen, indem sie täglich Zell- und Gewebeproben mit bestimmten Markern impfen, um vor allem jeweils ein bestimmtes Protein einzufärben. Von den so vorbereiteten Zellen werden dann mikroskopische Fotos angefertigt. Aber Hunderte jeden Tag. Wir produzieren also jeden Tag viele Bilder. Momentan haben wir insgesamt 13 Millionen Bilder in der Datenbank des Human Protein Atlas. Und deshalb ist die Nutzung von Citizen Science so attraktiv, um diesen unglaublichen Berg Daten abzuarbeiten. Zu diesem Zweck wurde durch die Zusammenarbeit vieler Akteure, die sich alle auf Non-Profit-Basis beteiligen, das Minispiel Project Discovery entwickelt. Open the medical services and I will show you more about this nifty little thing. EVE-Spieler können sich an der Analyse bzw. Klassifizierung dieser Zellfotos beteiligen, indem sie dieses eigentlich simple Mustererkennungsspiel innerhalb von EVE aufrufen. The player is presented with an image. Dem Spieler wird ein Bild menschlicher Zellen vorgelegt. Dieses muss man nun in einer bzw. bis zu 5 Kategorien zuordnen, von denen insgesamt 27 zur Auswahl stehen. Hjalti Leifsson ist Informatikstudent an der Universität Reykjavik und stieß im Rahmen seines Studiums zu CCP. Wenn man diese Zuordnung dann einreicht und sie stimmt, erhält man als Belohnung Spielgeld, mit dem man sich innerhalb von EVE Online wieder Dinge kaufen kann. Das Spielprinzip ist ganz einfach, aber die Puzzles sind nicht einfach zu knacken. Zwar gibt es in dem Proteinspiel keine Raumschiffschlachten, aber die Spielbelohnungen, beispielsweise Verbesserungen des eigenen Raumschiffs oder Spielgeld, sorgten dafür, dass sich Project Discovery unter den EVE-Spielern sehr schnell großer Beliebtheit erfreute. Unterm Strich führte die spielende Forschung oder das forschende Spielen bereits zu handfesten Forschungsergebnissen. Professor Emma Lundberg ist begeistert. In den ersten Wochen des Projekts erhielten wir fast 8 Millionen Klassifizierungen. Und als wir uns anschauten, wie viel Zeit die Spieler dafür investiert hatten, entsprach das 163 Arbeitsjahren für einen Wissenschaftler. Sie investierten also erstaunlich viel Zeit und reichten sehr viele Muster ein. Die Genauigkeit der Spieler ist gut, was besonders bei den Mustern wichtig ist, die wir noch nicht selbst klassifiziert haben. studiert hatten. Auch wenn noch nicht abschließend untersucht ist, wie genau die Spielerergebnisse sind, sieht Professor Lundberg viel Potenzial. Ich glaube, dass wir große Fortschritte in den Feldern der Citizen Science und besonders der wissenschaftlichen Gamifizierung sehen werden. Project Discovery war das erste Mal, dass Citizen Science in ein bestehendes Computerspiel integriert wurde. Und ich bin sicher, dass diese Herangehensweise für beide Seiten Nutzen bringt und dass wir davon in der nahen Zukunft mehr sehen werden. Even in the near future, we will see a lot more of this. Skill training completed. Als der drohende Krieg tatsächlich ausbricht, sind die Schiffswerften der beteiligten Allianzen weit entfernt von den Raumstationen, in denen die Ressourcen lagern, die man an der Börse gekauft hat und die in den Schiffswerften dringend benötigt werden. Es wird ein Spieler engagiert, er lebt in den USA und hat sich dort in das Spiel eingeloggt, der ein riesiges, aber wehrloses Transportschiff besitzt. Für eine stattliche Summe übernimmt er den Transportauftrag, der auch durch umkämpfte Sonnensysteme führt. Um sich gegen Angriffe zu schützen, engagiert der Frachtpilot eine Gruppe renommierter französischer Söldner als Geleitschutz. Sie machen sich gemeinsam auf den Weg, als plötzlich... Mit Project Discovery beteiligen sich die Spieler in EVE Online an harter Wissenschaft, was zur Natur eines Science-Fiction-Spiels gut passt. Überraschenderweise haben diese Spieler aber auch einen spürbaren spirituellen Zug entwickelt, der sich anlässlich von Tod und Trauer äußert und ein Gemeinschaftsgefühl sowohl dokumentiert als auch stärkt. Die Islamisten hatten gestern Abend in der libyschen Stadt Benghazi das US-Konsulat total verwüstet und ausgebrannt. Aufgebrachte und fanatisierte Libyer hatten das Gebäude gestern Nacht gestürmt. 12. September 2012. Das US-Konsulat in Benghazi, Libyen, wird von einem aufgebrachten Mob gestürmt. 4 Amerikaner kommen ums Leben. Unter den Toten ist ein Mitarbeiter des diplomatischen Korps namens John Smith. 2 Tage nach dem Angriff werden die Leichname in der Andrews Air Force Base von Präsident Obama und Außenministerin Clinton empfangen. Sean leaves behind a loving wife, Heather. 2 young children. Clinton schließt in ihrer Rede nicht nur dessen Familie, Freunde und Kollegen in dieser Welt ein, sondern betont den Verlust, der Smiths Tod für seine zahllosen Partner, Gegner und Mitspieler in einer virtuellen Welt bedeutete. And that's just in this world, because online, in the virtual worlds that Sean helped create, he is also being mourned by countless competitors, collaborators and gamers who shared his passion. John Smiths zweiter Name lautete Vile Rat, die abscheuliche Ratte. Smith war nicht nur im realen Leben Diplomat, auch in der virtuellen Science-Fiction-Welt von EVE Online war er ein Meister der kniffligen Verhandlungen, geheimen Absprachen und überraschender Coups. Er war nämlich Chefdiplomat des Goon Swarms, einer großen Corporation mit Tausenden von Piloten, die wiederum eine der mächtigsten Allianzen in EVE Online geschmiedet hatte. Vile Rats Rolle beim unaufhaltsamen Aufstieg des Goon Swarms kann nicht unterschätzt werden, betonen seine Mitspieler. The guy was a champion. Yeah, this is Blue from SMA. On behalf of SMA, we send our sincere condolences to his family. Als der Tod John Smiths in der EVE-Community bekannt wurde, waren die Spieler geschockt, viele trauerten. Durch seine zentrale Rolle hatten sehr viele Piloten regelmäßig Kontakt zu ihm und Gegner wie Freunde schätzten ihn sehr. Docking request accepted. Da in den Programmcode von EVE Online keine Möglichkeit eingebaut ist, Trauer auszudrücken, nutzten die Piloten wieder mal die im Spiel zur Verfügung stehenden Werkzeuge und widmeten deren Zweck um. Also ein Weg war, dass sich die Spieler versammelt haben und einen sogenannten Sino angezündet haben. Das ist so ein Ingame-Item, das ist wie so ein Leuchtfeuer, das kann man auch relativ weit sehen, hat eben einen sehr starken grafischen Effekt und diese Sinos wurden dann wirklich en masse, also wirklich zu Hunderten, zu Tausenden wurden diese Sinos angezündet, um eben wie so ein Leuchtfeuer zu dienen und gleichzeitig wie eine Kerzenwacht. Also das sagen die Spieler von EVE Online auch selber, das ist, wenn man einen Sino anzündet, das ist wie wenn man eine Kerze anzündet für jemanden. Zumindest sagen das die Spieler, seitdem sie das gemacht haben für Vile Rat. Tobias Knoll ist Religionswissenschaftler an der Universität Heidelberg. Sein Institut beschäftigt sich intensiv mit der Wirkung von religiösen Themen, Symbolen und Traditionen in neuen Medien, auch Computerspielen. Und der Fall John Smith war für die Religionswissenschaftler besonders spannend. Jetzt ist Religionswissenschaft aber eine empirische Wissenschaft. Das heißt, wir wollen uns mit was auseinandersetzen, das greifbar ist. Also wir wollen Sachen haben, die nachweisbar sind, die validierbar sind oder die auch eben widerlegt werden können. Das heißt, wir müssen schauen, wo kann man sich da an eine Religion annähern. Und da, wo Religion tatsächlich sichtbar und greifbar wird, ist vor allem das Element Kommunikation. Da, wo über Religion gesprochen wird und sich mit Religion auseinandergesetzt wird, da können wir sehen und greifen, wie einzelne Menschen, aber auch Gruppen von Menschen Religion verstehen und wie sie Religion leben. Und die Spielpiloten in EVE Online erdachten diverse Wege, des verlorenen Mitspielers zu gedenken. Nicht nur Kerzenwachten mit Sinos wurden abgehalten, sondern auch Raumstationen nach ihm benannt, Hunderte. Und Schriftzüge ins virtuelle Weltall gemalt. Spieler rangierten dafür ihre Schiffe in riesige Formationen und lösten dann gleichzeitig sogenannte Warp-Bubbles aus, eigentlich auch eine für Gefechte gedachte Mechanik, die sich optisch aber als schillernde blaue Kugel ums eigene Raumschiff zeigt. Mit genug Abstand zu dieser Formation, einige hundert Kilometer reichten, konnte man erkennen, dass die von den Schiffen ausgelösten Warp-Bubbles jeweils Pixel eines Schriftzugs waren, mit dem die Piloten Vile Red eine gute Weiterreise wünschten. Und sie veröffentlichten ein Gedenkvideo auf YouTube, in dem Gegen- und Mitspieler von Vile Red Trauer und Beileid ausdrückten. Ein Satz in diesem Video verdient besondere Aufmerksamkeit. EVE mag eine virtuelle Welt sein, aber die Beziehungen, die wir hier geknüpft haben, sind real. Religionswissenschaftler Knoll teilt diese Sichtweise. Als Wissenschaftler, wenn das so wahrgenommen wird von den Spielern, dann kann ich da nicht sagen, ja, nee, aber es ist ja bloß Bits und Bytes. In unserer Disziplin gehen wir sowieso stark von einem konstruktivistischen Ansatz aus, auch ein konstruktivistischer Ansatz an Realität. Das heißt, letzten Endes, es zählt das, was Leute wahrnehmen und sagen und äußern in Bezug zu Realität und zu anderen Themen. Das heißt, wenn ein Spieler sagt, für mich ist das real, dann steht das einfach so. Eine andere Frage ist natürlich, ob und wie wir Menschen mit solchen Erweiterungen unserer Erfahrungswelt umgehen können. Tatsache ist, dass wir heutzutage erleben, wie Menschen eine neue Welt der Kommunikation, Wahrnehmung und Kultur betreten. In EVE Online bündeln sich viele Aspekte dieser Welterweiterungen. Hier lassen sie sich exemplarisch erfahren und erforschen. Und ob man da jetzt auf Religion schaut, ob man da auf Historie schaut, letzten Endes sämtliche sozialen, kulturwissenschaftlichen Disziplinen sind da eigentlich meiner Meinung nach in der Pflicht, zumindest einen Teil ihrer Aufmerksamkeit da mit drauf zu richten. Autopilot disabled. Waypoint reached. In SWR 2 Wissen hörten Sie EVE Online, ein Spiel zwischen den Welten. Eine Sendung von Tobias Nowak.